bedanke ich mich und war schön, mit Ihnen zu führen. Ja. Okay, danke. Was sagt man denn noch so? Soll dich mal filmen, wie du dich hier sehr bedienst? Halt drauf, Mann! Ist halt drauf! Scheiße, die wackelt schon wieder, die Kamera. Aber jetzt lassen wir das. Ach so, ich habe mich jetzt schon hingesetzt. Guck mal, die Kamera wackelt. Das muss man noch mal jemand schrauben lassen. Du kannst ja hier mal alleine langlaufen. Das geht ja nicht. Marie? Und wie hat unsere Dozentin gesagt, es ist von Top-Vorteil, seinen Interviewpartner zu üben. Da kommt man sehr, sehr viel weiter. Und das denke ich mir, ja. Kann ja nicht etwas willkommen heißen, was man als schlimm abgestempelt hat. Und jetzt ist es weg. Ihr Fahrrad ist gerissen. Was ist Sexualität für mich? Sexualität ist die höchste Lebensenergie. Ab ins Gefängnis. Ja, jetzt sag ich mal, jetzt war gerade die Hupe dazwischen. Aber so in der Richtung mit dieser Stimme könnte ich sprechen. Kommt, ja? Gut, dann sage ich es jetzt. Sex ist nicht alles, aber alles ist Sex. Nee, ich kenne viele Leute, ganz einfach kriege ich auf die Uhren geschenkt. Du hast keinen, ihr seid arm, ihr seid einmal wie ich. Ja. Ich bin fast Uhrenmillionär. Wenn ich so weiter Uhren sammle, dann habe ich bald über 200. Ich hätte gerne von euch eine Uhr, geht aber leider nicht, ihr habt ja keine. Dann nehmt eine Taschenuhr. Aber ihr habt bestimmt einen Wecker. Wir müssen einmal die Kassette wechseln. So, juhu! Du brauchst bestimmt noch eine Pause, oder? Ich könnte 6 bis 8 Stunden über Sexualität reden und finde mich immer noch neu und interessant und einzigartig. Es könnte immer so weitergehen, ich weiß nicht. Es kommt immer zu kurz, habe ich das Gefühl. Alles ist irgendwie zu kurz. Es ist schon gut. Ich glaube, letztendlich war es schon viel, nicht? Oder? War es schon viel. Weißt du noch, wie der Film heißt? Die Heideruh. Kennst du den? Heimatfilm. Was du am liebsten geguckt hast, damals die Feuertankbohle. Heinz Rühmann, ja. Heinz Rühmann, das ist gerne. Komm auf die Schaukel, Luise. Geh mit mir deutlich gut. Deine Ganz gut, der hat noch Frauenbälle.